Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich sitze gerade hier auf meinem Ausklappbalkon, trinke mir ein kühles Krombacher. Prost, Prost. Und genieße die Sonne. Also heute war wirklich ein, oder ist immer noch ein richtig fantastisches Wetter. Und ich habe heute richtig was geschafft mit meiner kleinen Süßen. Wir sind 3,5 Stunden gelaufen, einmal in die Stadt, durch die Stadt und wieder zurück. Ich habe das Radio an, ich hoffe, das stört nicht so. Also Moment, kommen gerade Nachrichten. Ich muss eben auf Pause machen, was ich eigentlich sehr ungern mache. Aber mal gucken, was es Neues von Putin gibt. Moment. Nein, nichts Gravierendes. Wie gesagt, ich sitze gerade hier auf meinem Balkon. Strahlend blauer Himmel. In der Sonne immer noch, was haben wir, 5:07. In der Sonne immer noch gefühlte 22, 23 Grad. Und ja, im Moment ist nichts Neues passiert. Also ist schon was Neues, aber halt nichts, worüber es sich im Moment lohnt, drüber zu reden, obwohl es würde sich doch lohnen, aber ich muss erstmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln und dann kann ich dann später mich mal drüber auskotzen. Ja, wie gesagt, gibt nichts Neues, sitze gerade auf dem Balkon und genieße die Sonne und trinke ein kühles Bier, brauche meine 3, 4, 5, 6 Zigaretten und nachher so Masked Singer gucken. Und das war's eigentlich. Wie gesagt, nichts Gravierendes, nicht, was es sich lohnt anzuhören, aber naja. Ich wollte mal probieren, mehrere Podcasts am Tag zu machen, was ich bestimmt nicht hinbekomme. So, genießt das schöne Wetter, das war's und bleibt mir gewogen und morgen versuche ich wieder was länger zu schnacken und dann schauen wir mal, ne? In diesem Sinne, thank you for listening, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und Frankie, mein Flügelmann aus Bochum, ich weiß, du hörst hier das hier auch über Apple iTunes. Ich schicke mal ganz liebe Grüße rüber. Ne? So, das war's das aber jetzt wirklich und bleibt mir gewogen. Ciao.